Dies ist eine Sommerserie. Wir alle haben uns nicht getroffen. Die Fetzenschädel haben sich darauf geeinigt, Audio-Tagebucheinträge zu machen. Und das Ergebnis hört ihr hier. Viel Vergnügen. Sponsor gibt es keinen, der ist im Urlaub. Meine sehr geschätzten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Guten Abend, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Ich gehe jetzt gerade bei der Tür von der Biene vorbei. Aber sie weiß nicht, dass ich da bin. Und schon bin ich wieder weg. Von einer Dating-App hat mir ein 22-Jähriger geschrieben. Na du Hübsche, wie geht's dir? Ich bin gleich mal direkt. Ich hätte gern was mit einer reifen Frau so wie dir. Ich bin mir sicher, du kannst mir viel zeigen und wir können viel Spaß haben. Vielleicht reizt dich ja der Gedanke, mit einem jüngeren Mann ein bisschen Spaß zu haben. Dann kannst du mir ja antworten. Ich habe ihm gesagt, dass es für eine 33-Jährige nicht besonders charmant ist, reife Frau genannt zu werden. Und er eventuell seinen Aufrissspruch ein bisschen ändern sollte. Mit 33 wird er dann verstehen, also wenn er 33 ist, dass er vielleicht auch nicht reifer Mann genannt werden möchte. Zu lieb die kleinen Buben irgendwie, oder? In Linz hat es voll geregnet, bei Bayreuth und Sigur Rós, aber es war trotzdem super schön. Wahrscheinlich war es gar nicht so schön gewesen ohne den ganzen Regen. Das ist wie damals am Frequency 2004 oder so, wo es beim Adam Green geregnet hat, wie er Kokomo gespielt hat. Es war schon echt nicht schlecht, muss man sagen. To me for fun in my buggy. Di-di-di-di. 1.7.2016, Bud Spencer ist gestorben vor ein paar Tagen. Angeblich hatten er und Terence Hill immer ein, haben sich nicht zerstritten, also immer ein gutes Verhältnis miteinander. Bud Spencer hat das damit begründet, dass er, wie er meinte, nur Terence Hill ein Schauspieler wäre und er nicht. Er selber spielt sich immer nur sich selber. Und ich weiß noch, einmal habe ich als kleines Kind mal gehört, dass der eine dem anderen einen falschen Stuhl am Schädel gehauen hat und der war dann längere Zeit im Krankenstand. Hat offensichtlich der Freundschaft keinen Abbruch getan, war also doch recht professionell. Graz, 2. Juli 2016. Blitz, Blitz, Donner, Donner, Gitarrenriffs. Yeah, Augartenfest, yeah, yeah, super tolle Konzerte. Und Regen, Blitz, Blitz, Donner, Donner. Wenn Fliegen hinter Fliegen, Fliegen, Fliegen, Fliegen nach. Oder sind es Fliegen, die Fliegen nachfliegen? Der Ischias ist der längste Nerv im Körper und ich weiß es, weil er schmerzt. Ganz fürchterlich. Arschlochhauser-Feelings erst mit in der Nacht aufstehen, Fraßzackeln, Village-Kinder. Forza Italia. 2.7.2016, heute geht's zum Public Viewing an den Rathausplatz. Es spielt Deutschland gegen Italien. Ich weiß noch, vor 4 Jahren wahrscheinlich wird es gewesen sein, habe ich auch ein Match gesehen, Italien gegen Deutschland. Das war damals im WUK, habe ich es gesehen. Es war eine EM und Italien hat gewonnen. Und ich frage mich, warum werden nicht eigentlich auch die deutschsprachigen Tage der Literatur an großen Leinwandflächen, an öffentlichen Plätzen und in Lokalen übertragen? Eigentlich wäre doch alles, was populär ist, da drinnen. Es ist so ein Voting, es gibt eine Jury, es gibt Literaten, nennt man das so, Leute, die Texte schreiben. Die lesen sie dann selber vor, die kann man dann verstehen oder nicht, aber die Jury sagt dann schon, was Sache ist. Und davor gibt es noch einen 2-minütigen Vorstellungseinspieler, wer die Person eigentlich ist. Also ich sehe da wenig Unterschied zwischen Deutschland sucht den Superstar, obwohl ich das eigentlich noch nie gesehen habe. Aber das ist schon eigenartig, dass Sport und Kultur und billig produziert der Vorführ-Reality-Wahnsinn doch irgendwie komplett andere Schienen sind. Die Babyvögel am Großglockner singen. Vegan habt ihr es da, Stahl habt ihr es da, sonnig habt ihr es da, regnerisch habt ihr es da. Respekt an den Papa. Der ist mit dem Radl auf den Großglockner aufgefahren. Einmal von der heiligen Blutseite und einmal von der Seite von Fusch, glaube ich. Und dann sicher auch noch öfter. Und in 3 Jahren fährt er nochmal. Und da könnt ihr jetzt trainieren und mitfahren. Die Klixi-Pedale und die Schuhe sind schon daheim. Das Radl ist nicht so gut benannt und ich bin auch nicht so gut benannt. Aber 3 Jahre sind 3 Jahre. Schauen wir mal, was geht. Ein Katzenjammer, die Katzen sind schon voll lang alleine. Puhuhu. 6.7.2016. In letzter Zeit habe ich viele existenzielle Situationen, also Prüfungssituationen, Streitsituationen in der Arbeit. Ich glaube, die letzte Streitsituation hatte ich 2009 in der Arbeit. Aber da haben wirklich die Fetzen geflogen. Damals hatte mein Chef ein Burnout, war in Krankenstand. Und dann kam einer von einer anderen Filiale und hat geglaubt, er kann da richtig aufdrehen. Der war nachher wieder per Sie mit mir. Und dann war ich vorgestern am Rathausplatz. Da war eine Übertragung, ein Screening von Queen 1986, also vor 30 Jahren, in Budapest. Und Freddie Mercury hat beeindruckende Zähne gehabt. Die haben mich an die Zähne von den Hasenvideos erinnert von vor ein paar Tagen. Es kam nämlich so, ich habe mir einen Ingeborg Bachmann-Text angehört und in dem Text ging es um Hasen und meine Fantasie hat dann sich auf Hasen eingeschossen und ich musste dann gucken, was es für Arten gibt und wie groß die werden. Und es gibt tatsächlich deutsche Hasen, deutsche Schecken zum Beispiel. Schecken wie geflecktes Vieh, die sind so scheckig schwarz-weiß. Und die können 10 Kilo werden und es gibt da Fotos im Internet mit riesengroßen Schädeln, wo inklusive Löffeln der Kopf länger ist als die von einem Menschen. Und wieder, die haben also hängende Ohren, nachempfunden den wieder Gehirn. Sehr beeindruckend. Deutsche Riesenhasen. Und es gibt dann aber noch Freddie Mercury und der hat ebenso Hauer gehabt. Aber nicht nur die Vorderzähne, auch die seitlichen, diese, weiß nicht, sind das schon Reißzähne? Aber die sind auch so richtig erstaunlich vorstehend gewesen. So eine Stimme kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr. Freddie Mercury hat natürlich auch sein Trikot angehabt und so eine Hose mit Streifen an der Seite. Und immer wenn er die Arme hochgerissen hat, hat man gesehen, dass er nicht mal am Oberkörper viele Haare hat, sondern auch unter den Achseln. Zitat Max Gold, wie 2 Kohlegruben im Schnee. Und das war beeindruckend. Hab mir Lust auf ein echtes Live-Konzert gemacht. Aber etwas in der Größenordnung, das wäre zum Beispiel Radiohead in Berlin, September. Aber ich habe einen Flyer bekommen vom WUK in Wien. Und im WUK in Wien, da spielt Ende August das Brian Jonestown Massacre. Die habe ich das letzte Mal, 2009 gesehen. Das letzte Mal, dass ich Streit gehabt habe. Außer dem echten letzten Mal, also das vorletzte Mal. Und die habe ich damals im Flex gesehen und die waren gut. Und die schaue ich mir vielleicht wieder an. Man kann in einer Woche Urlaub mit einem Fremden 4-mal weinen und doch gibt's kein Drama. Ich will nach Tel Aviv, ich glaube, dort ist es super schön. Und auch nach Istanbul und dann überall anders hin. Auf den Großglockner sehr, sehr, sehr. Aber das ist ja bald soweit. Und dann die Welt umarmen und ein gutes Buch lesen. 10. Juli 2016. Wirtschaftsinformatikprüfung hinter mich gebracht. Steuerprüfung Leid hinter mich gebracht. Ich bin noch am Leben. Was kommt als nächstes? Ein Besuch zu Hause bei den Eltern ins Waldviertel. Eine Herausforderung lukullischer Art. Dummerweise ist heute Sonntag, gestern war Samstag, gestern, vorgestern war Volksfest in Grafenschlag, einer Ortschaft, der ich in der Jugendzeit sehr, sehr oft war und wenn Volksfest ist, flippen sie alle aus. Aber diese Möglichkeit habe ich leider ziehen lassen müssen, weil es terminlich ist, heute erst geht, dahin zu fahren. 12. Juli, Linz. Wir haben eine Gästin heute hier. Ich bin euer einziger Fan, mein Name ist Ilvi, hallo. Wir sind jetzt beim Ahoi-Konzert. Mayday, Mayday, es ist alles voll mit Regen und wir sind klatschnass, aber wir warten jetzt auf Sigur Rós und das wird super toll. Heute schneibelt schon den ganzen Tag, ich bleib halt nicht im Haus. Wenn ich dann an meinen Schlitten denke, dann holt es nicht mehr aus. Gestern musste ich einen ärgeren Rausch ausschlafen, weil eine Bekannte ihren 32. Geburtstag gefeiert hat in einem Lokal namens La Creperia. Da an der Neuen Donau, sehr schönes Lokal, ein bisschen überkandidelt. Da sind tatsächlich Leute mit Picknickkörben zu Elektrobooten gegangen und in diesen Picknickkörben waren Sektflaschen drinnen. Und die sind dann wahrscheinlich da mit einer halben Flasche Sekt im Schädel herumgeskippert. Es ist echt Romantik. Ansonsten habe ich eine falsche Crepe gegessen. Ich habe mir die 3-Käse-Crepe bestellt und habe dann die Florentiner gegessen. Das war mir ein bisschen peinlich. Und eigentlich habe ich schon seit einigen Tagen großes Verlangen nach dieser 3-Käse-Crepe, garniert mit Preiselbeeren. Juli 2016, Montag, nö, Dienstag. Vorgestern waren die Vienna Bike Days, vormals Harley Davidson Days, jetzt heißen sie Bike Days, damit die Leute mit Suzuki und Co. auch dahin fahren, weil das ist ja notwendig, so viele Harley Davidson Fahrer gibt es nicht, obwohl die haben wirklich den besten Sound. Bekannter von mir war dort und hat mich mitgenommen. Ich durfte hinten am Sozius sitzen. Das ist ein recht dankbarer Platz. Das Motorrad war eine Kawasaki, irgendeine Chopper. Dritten Bezirk in der St. Marx Halle, glaube ich, heißt das. Ein großer Platz und eine Riesenhalle. Das Ganze zwischen dem Telekom Campus oder wie der heißt und der Arena da drüben. Und die Jahre davor ist es in Prater gewesen, beziehungsweise irgendwo anders noch angeblich. Dort ist es doch relativ abgeschottet gewesen. Man kann dort irgendwelches Zeug kaufen, Merchandising, sich Motorräder ansehen. Alles, was man sich vorstellen kann. Kinderkleidung in Harley-Davidson-Style. Die Klientel ist 50 plus. Ja, weil Motorrad ist ein Luxusgut und wir sind praktisch dann eine Runde um den Ring gefahren. Das war so ein Umzug, so ein Corso, glaube ich, nennt man das. Und jede Menge Gas geben und rum, rum, rum und so. Das ist natürlich super. Beim Zurückfahren, also wir sind wieder zur Markshalle zurückgefahren, ist dann meinem Bekannten das Motorrad abgewürgt oder so. Und das ist dann nicht mehr angesprungen, das Ding, weil die Batterie schon wechselbedürftig war. Da mussten wir den ÖMTC rufen. Zum Glück waren wir ein paar hundert Meter entfernt von der ganzen Harley-Davidson-Meute. Am beeindruckendsten war halt der Sound von diesen Maschinen. Da habe ich schon mal eine Motorradtour gemacht, vor 5 Jahren mittlerweile, mit einer 1100er BMW GS. Das ist so ein schönes Tourenrad-Motorrad mit Boxermotor und das wäre eigentlich mein Reisegefährt. Das ist, es ist sau schwer, aber sobald du irgendwie 10, 15, 20 km/h schnell bist, wirkt das Gerät federleicht und ja. Ja, das war das Wochenende. Gestern gab es dann noch eine Fahrradtour mit einem Bekannten. Im Wiener Neustädtischen, das ist gut, weil wir waren mit Rennrädern unterwegs und dort gibt es wenig Hügel, was sehr, sehr gut ist, weil das Rennrad, wie ich das erste Mal ausprobiert habe, habe ich gemerkt, dass es Steigungen überhaupt nicht kann von der Übersetzung her. Aber so ist das eine feine Sache. Nur kann man schlecht nebeneinander fahren, weil dann die Autofahrer das nicht abkönnen. Da hupen. Einige haben gehupt, ja, tatsächlich. Die Fledermaus ist auf einmal im Zimmer gewesen. Ich lieg krank daheim, versteck mich unter der Decke, fürcht mich. Dann weiß ich nicht, was ich machen soll, würde ich gerne einen Erwachsenen anrufen. Gibt keinen in der Nähe, rufe ich die Nachbarin an. Versteck mich unter der Decke und kletter aus dem Bett raus. Unter der Decke schau aus wie so ein Pferd, mit so einer Decke drüber. Dann hängt sie Fledi auf dem Kastel oben und ist eigentlich ein ganzer Liebe, aber trotzdem muss sie irgendwie raus. Die Katzen sind schon komplett verrückt und wollen unbedingt mit ihr schmusen. Oder sie aufessen, man weiß es nicht so genau. Die Katzen würden mich ja aufessen, wenn ich mal stirb, aber das ist schon okay. Wir sind ein Selbstbedienungsrestaurant. Der wilde Jung. In einem Tal in den Gebirgen bei Admont lebte einst ein Riese namens Jung. 20. Juli 2016, Titus am Apparat. Titus ist nicht nur ein relativ aussagekräftiger Name, es ist auch eine Skateboard-Marke, Skater-Marke. Natürlich die Frage, ein klassisches oder ein Longboard? Bekannte von mir hat gesagt, Longboard means wrongboard. Bei mir gibt Skaten nur mehr im Sinne von Inline-Skaten. Mal sehen, ob ich kommenden Freitag Zeit habe zum sommerlichen Friday-Night-Skating der Grünen durch diese schöne Stadt. Nach 5 Minuten Facebook möchte ich die Welt und ihre Bevölkerung in eine Kiste stecken, versenken und anzünden. Meine Mutter spricht Cambridge, mein Vater spricht Pidgin. Wenn man Menschen zeigt, wie Magie funktioniert, sind sie absolut nicht daran interessiert. Ihnen ist nur wichtig, dass die Magie funktioniert. Auch nicht schlecht im Auto, voll laut irgendwelche Lieder singen. Am besten so Schlager aus den 60er Jahren und Albano und Romina Power. Das hilft schon irgendwie. Oh Gott, bin ich müde. So viel nicht mögen, wie ich heute nicht mag, habe ich schon lange nicht mehr mögen. Ich war im Mumok und der hat wirklich das Bild angegriffen, das geht gar nicht. Wieso macht man sowas, ein Bild angreifen? Und ich habe jetzt sicher 1, 2, 3 oder 4 Mal Heidelbeer Lavendeleis beim Veganister gegessen. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Die Nachbarn machen eine Party, glaube ich. Ja, guten Morgen. Die Systemzeit lautet 24.07.2016. Ich bin gerade aufgestanden, es ist morgen und ich hatte einen eigenartigen Traum. Ich habe geträumt, ich schaue mir das neue Video von DJ Bobo an. Und das war, also Musik war schlecht, langweilig, fad. Und von der Choreografie her waren da so Eistänzer und Eistänzerinnen, die hatten so Silbersachen an. Und es war irgendwie, als würden sie sich einen Sturm bewegen. Und es wirkte aber alles sehr, sehr lahm. Und DJ Bobo selber schaut immer so nach oben, wie diese eskalierenden Stanley Kubrick Charaktere, wenn sie ganz böse von unten nach oben in die Kamera schauen. Aber er hat eigentlich total umgekehrt. Er hat es eigentlich so gemacht, dass er das Kinn nach oben geliftet, gut geliftet nach oben gezogen und hat dann gesungen. Und in meinem Video hatte er auch so Silberschimmer im Gesicht, also ganz silber. Und auch der Bart war silberweiß. Und er hatte eine kaschierte Glatze. Das bedeutet, da war Farbe über seinem Gesicht. Statt Haare hatte er ganz lange und Augenbrauen. Also die Augenbrauen, die hat er sich wachsen lassen. Und die gingen so über sein Hirn drüber. Und das ist ja oft so, dass Leute, denen die Haare am Kopf, am Schädel ausgehen, dass sich die dann irgendwie so einen Serial-Killer-Bart oder sowas stehen lassen, damit das kaschiert wird. Oder dann gibt das Gesicht eine neue Optik. Warum das Ganze? Keine Ahnung, wie ich auf DJ Bobo komme und warum da Eisläufer und Eisläuferinnen da irgendwie herumtanzen am Eis. Und DJ Bobo, der hat ja auch dann so goldene Sachen an. Es gibt ja, wenn man beim Auto eine Panne hat, dieses Anti-Schock-Matte, so eine Decke aus Alu, die tut man sich umwickeln, damit man keinen Schock bekommt, keinen Kälteanfall, keinen Schüttelfrost. Und der hatte so ein Oberteil an, das hat so ähnlich ausgesehen, so gold-silbrig schimmernd. Ja, das, Das wär's für erste. Also ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. Vom grünen See auf die Sonnenschienenalm aufgehen und dann oben ein Speckbrot essen. Gar nicht so schlecht. Schön war es, wenn wir noch da bleiben könnten und ewig weitergehen könnten auf der Alm oben. Oder in der Wiesen liegen und mit einer Kuh so Löffelchen machen oder so. Oder mit einem Eisbären in Schönbrunn, auch nicht schlecht. Aber wir müssen ja zurück ins Tal zum Wördelbull. Bei Regen, danke sehr. Juli 2016. Ich habe mit einer Motorsäge, und zwar vom Papa geborgt, ein paar dicke Stauden niedergeschnitten und es war gar nicht so einfach, das Ding anzustarten. Also der Papa hat es mir gezeigt, aber eine Woche später hat es irgendwie nicht so richtig werden wollen und dann habe ich mir YouTube-Videos angesehen, wie die das dort machen. Zunächst mal von der Firma McCulloch, englisches Fabrikat, und der hat da zuerst mal den Joker gezogen, einen Knopf gedrückt, eine Überwurfsicherung zurückgedrückt und dann gestartet. Und ich habe diese ganzen Knöpfe nicht, bis auf den Joker. Ich hatte nur einen Joker und diese Leine zum Ziehen und einen Schutz eher weniger. Ja, und dann habe ich von Husqvarna ein Video angesehen und das habe ich dann so nachgemacht. Husqvarna, das ist auch das Fabrikat von dieser Motorsäge, die mindestens schon 30 Jahre alt ist, weil ich kann mich erinnern, in den 80ern haben meine Eltern Bäume gekauft, die sie dann selber umgeschnitten haben und wir sind in der Zeit, also wir Kinder sind in der Zeit im Stiftswald herumgelaufen und haben uns sogenannte Bombentrichter angesehen. Keine Ahnung, ob das noch echte Bombentrichter sind, aber das war in der Nähe vom Truppenübungsplatz, kann also durchaus sein. Und dann ist es auch angesprungen, das Ding. Bello, bello è impossibile, con gli occhi neri, da da da di di di di da. 33 Jahre, das erste Mal in Grado. Käsekreiner ist eine Winterwurst. Bratwurst ist eine Sommerwurst und Frankfurter sind Weihnachtswürstchen. Woraufhin meine Mutter sagt, Frankfurter kommen immer. Ein Schloss am Wörthersee, am wunderschönen Wörthersee, wo die Biene glücklich ist mit dem Räubleck oder auch nicht. 31. August. Gestern war ich beim Brian Jonestown Massacre, einer Band aus Amerika, im Book. Und wenn man die Musik beschreiben müsste, dann könnte man zwei andere Bands heranziehen. Die eine heißt Urge Overkill, die andere R.E.M. Man stelle sich vor, Urge Overkill hätte Songs wie R.E.M. sie hat und spielt sie dann. Vorne steht ein Tambourinist. Ich glaube, das ist dieses Rasselding. Der hat nichts anderes gemacht, gerasselt. Scheint aber sehr, sehr wichtig zu sein für diese Lieder. Die sind gleichsam Taktgeber und der Sänger hat eine Kette um den Hals. An dieser Kette hängt ein Medaillon und auf diesem Medaillon ist die Schlagzeugerin von Velvet Underground. Jede Frau, die es fertig brachte, 10, 15 Minuten immer im selben Tag, immer und immer wieder denselben Akkord zu schlagen, denselben Beat zu schlagen, ohne dabei auf die Idee zu kommen, in rasendem Tempo oder in Schwankungswechsel zu verfallen. Und die Musik vom Brian Johnson Massacre ist auch so ein elegisches Dahinrumpeln, das aber unglaublich poppig ist. Und wilde Krautspuren von am Hund und die Katzen sind alleinig brav daheim. Was machen wir da? Spät ist auch schon und Frühschoppen war ich schon lange nicht mehr. Im Gseis ist es super schön und so viel zum Gehen, aber so viel schönes Wasser und die Cousine ist auch da. Im August an der neige Job noch sehr was Geschäft. Ich kraxel einfach die Karriereleiter auf. Manchmal stellt mir einfach jemand die Gretchenfrage. Hust, hust, roffel, roffel, ba, düt, düt. Hust, hust, roffel, roffel, ba, düt, düt. Ein dänisches Autolied. Ich wollte eine Reise nach Rio gewinnen und habe Sportschuhe gewonnen. Jetzt habe ich schiere Sportschuhe. Österreich Edition, Olympia, yeah, yeah. rot-weiß. Und jetzt muss ich zum Laufen anfangen. Auf dem Berg auf. Ich meine, auf gehen, okay, aber na, Laufen ist schon ein bisschen irre, oder? Schön habt ihr es da, warm habt ihr es da, kühl habt ihr es da, nass habt ihr es da, kuschelig habt ihr es da, nicht so klasse habt ihr es da. Ich wollte eine Reise nach Rio gewinnen und habe Sportschuhe gewonnen. Jetzt habe ich schiere Sportschuhe. Österreich Edition, Olympia, yeah, yeah. Rot-Weiß. Und jetzt muss ich zum Laufen anfangen. Auf dem Berg auf. Ich meine, auf gehen, okay, aber na, Laufen ist schon ein bisschen irre, oder? So heiß ist es irgendwie auch nicht. Warum habe ich nur einen Ventilator gekauft? Weil er schön aussieht. Die Mama sagt, Bratislava ist ein schönes Dorf. Die Leute da wissen gar nicht, dass sie in einem Dorf wohnen. New York ist auch ein schönes Dorf. Amman auch. Tokio auch. Obwohl, da war ich überall noch gar nicht. Also, Stockholm ist auch ein schönes Dorf. Nuuk ist ein schönes Dorf. Sao Paulo ist ein schönes Dorf. Und Rio ist das allerschönste Dorf. Man möchte dazu springen und eintauchen. Das war's, eintauchen. Das ist das Ende der Sommerserie. Bald kommt.